Abschnitt 33 aus Kunterbunter Gang des Abendlandes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kunterbunter Gang des Abendlandes. Grotesken von Klabund. Abschnitt 33, Brief an Asta Nielsen anlässlich ihres Hamlet-Films. Hochgeschätzte gnädige Frau, Sie stehen auf dem Standpunkt des ehrengeachteten Professors Weining, Hamlet sei ein Weib gewesen. Oder vielmehr, der Film steht auf seinem Standpunkt. Gestatten Sie mir die bescheidene Bemerkung, dass es zwischen Ihrer beziehungsweise des Professors Weining, beziehungsweise des Films Auffassung und der normalen üblichen Auffassung, dass Hamlet ein Mann gewesen sei, noch einen sozusagen goldenen Mittelweg gibt, den Professor Gotthold Breitenschröd in seiner grundlegenden Schrift Hamlet, ein Mann, Leipzig 1851, beschritten hat. Danach war Hamlet ein Zwitter, ein Hermaphrodit, ein Mannweib oder ein Weibmann. Diese These, tief in charakterologischen und psychologischen Studien verankert, hat viel für sich und ich stelle sie hier zur Diskussion in der Hoffnung, sie werde Ihnen einige Anregung für Ihre maßgebende Neuschöpfung der Hamlet-Rolle bieten. Sie weisen auf die geistigen Führer von heute hin, die bereits dem Film gewonnen sind. Erlauben Sie mir, Ihren Blick auf die geistigen Führer der Vergangenheit zu richten. Insbesondere ist es ein Werk der Weltliteratur, das in seinem farbenprächtigen, orientalischen Gewande, in seiner bizarren Erotik, seinen knapp und bildmäßig gestalteten Anekdoten nach einer Verfilmung geradezu schreit. Dies ist das Tao Te Ching des alten chinesischen Weisen Laozi. Tao ist eine junge chinesische Prinzessin, in die sich beim 5-Uhr-Tee ein alter, also wirklich alter, chinesischer König, King, verliebt, was dann zu allerlei scherzhaften und ernsthaften Verwicklungen Anlass gibt. Im Film ist die Möglichkeit vorhanden, den ganzen chinesischen Kulturkreis aufrollen zu lassen, fürwahr eine gewaltige, aber dankbare Aufgabe. Der Kassenerfolg wird nicht ausbleiben. Niemand anders als Sie, hochgeschätzte gnädige Frau, ist für die Rolle der liebreizenden Tao geradezu prädestiniert. Wir hätten ein Monumentalfilmwerk, wie es uns keine Nation der Erde nachmachen könnte. Ein Werk, dass die Herrin der Welt, die Geheimnisse von New York, den Mann mit der schwarzen Maske weit in den Schatten stellen würde. Was sagen Sie zu einem Titel wie Tao, die träumerische Lotusblüte? Es sind keine geistigen und materiellen Kosten gescheut, dem Volke nur das Erstklassigste zu bieten. FF östliche Kultur in prima Aufmachung. Tao, die träumerische Lotusblüte, wird in 1000 Lichtspieltheatern vor ausverkauften Häusern in Szene gehen. Denn um das Tao Te Ching zu zitieren, wer der Welt den Spiegel vorhält, der hat Zulauf von allen Seiten. Ende von Abschnitt 33.